Eigentliche Spaltung des Jahres 1054 berührte das innerkirchliche Leben nur wenig. Im weiten Russland entstanden Klöster und Kirchen, die zum Hort der Frömmigkeit geworden sind und ihre stillen, aber großen, meist unbekannten Heiligen sahen. Schon bald nach dem offiziellen Bruch zwischen Rom und Byzanz suchte man vom Westen her wieder nach einer Einigung. Auf der kirchlichen Ebene und von der politischen Warte her. Aber diese Versuche sind fehlgeschlagen. Die Unionsbestrebungen des Konzils von Ferrara-Florenz im 15. Jahrhundert waren angesichts der drohenden Türkengefahr schon erfolgversprechend gediehen, scheiterten aber schließlich am Widerstand des russischen Großfürsten. Mit der Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 war die geistige Macht der östlichen Patriarchate an Moskau übergegangen, das sich von jetzt an als das dritte Rom fühlte. Immer wieder wurden Stimmen laut, die eine Wiedervereinigung verlangten. Und diese Stimmen kamen nicht nur aus dem westlichen Lager. Es gelang von Zeit zu Zeit, kleinere Gruppen mit Rom zu vereinigen, das längst die östliche Form der Liturgie als gleichberechtigt neben der lateinischen anerkannt hatte. Aber bis heute ist eine große, allumfassende Einheit zwischen Ost und West nicht zustande gekommen. Missverständnisse und politische Machtkämpfe auf beiden Seiten haben die Kluft vertieft, die allein durch ein ehrliches Bemühen um den Geist der allumfassenden Liebe Christi wieder überbrückt werden kann. Im Westen war als eine Verbindung zwischen dem sterbenden Römertum und germanischer Lebenskraft eine neue Geisteskultur und Denkart entstanden. Christus war Herrscher, König, Kämpfer, oberster Lehnsherr, dem zu gehorchen war. Der Kaiser wusste sich als Schirmherr des Glaubens. Der Papst als oberster Vertreter der Kirche, als Souverän im Lehramt, Priesteramt und Hirtenamt über die gläubige Welt. Oft genug wurden geistliche Belange mit weltlichen Mitteln verteidigt und weltliche Interessen mit geistlichen Zielen verquickt. Ein dreimaliger scharfer Kampf zwischen Papsttum und Kaisertum schuf zwar keine endgültige Gewaltenteilung, bereitete aber den Boden für große politische und kulturelle Leistungen. Vom Kaisertum war eine klare Konzeption seiner Machtansprüche und Verpflichtungen gefordert. Der Kirche wurde es eine Notwendigkeit, sich von innen, vom Geiste her zu erneuern und sich auf ihr Wesen, auf Christi Lehre zu besinnen. So ging von Cluny in Burgund eine fruchtbare Reformbewegung aus, welche die Kirche wohltuend stärkte und für die künftigen Auseinandersetzungen wappnete. Das christliche Selbstbewusstsein erwachte und reifte zur Kreuzzugsidee. Auch die Papstwahl sollte nicht mehr ein Handel zwischen weltlichen Interessengruppen sein. Künftig sollte die Wahl von Kardinälen durchgeführt werden. Eine machtvolle Gestalt auf dem Stuhle Petri, Gregor der Siebte, konnte es wagen, die Einsetzung von Bischöfen und geistlichen Würdenträgern durch weltliche Machthaber zu verbieten. Ein langer, zäher Kampf endete schließlich damit, dass sich die vom Papste verfochtenen Reformbestrebungen durchsetzten. Es war ein langer Weg, bis sich Kaisertum wie Papsttum klar gegeneinander abgrenzten. Die Erneuerung der Kirche kam. Sie kam von innen, vom Geiste her. Neue Ordensgemeinschaften entstanden und riefen auf zur Befolgung der evangelischen Räte. Bernhard von Clairvaux gab dem noch jungen Zisterzienserorden den entscheidenden Auftrieb. Er selbst war eine der großen heiligen Gestalten. Er ist auch bei seiner starken Berührung mit weltlichen Angelegenheiten stets seinem geistlichen Ideal treu geblieben. Prämonstratenser machten neben der Selbstheiligung das Seelsorgeapostolat zu ihrer vordringlichen Aufgabe. Der Predigerorden, die Dominikaner, widmeten sich der Belehrung und dem Studium. Der Franziskanerorden wollte in rückhaltloser evangelischer Armut die Nachfolge Christi leben. Nicht nur das Frömmigkeitsleben erhielt durch die neuen Ordensgemeinschaften großen Auftrieb, auch die theologisch-philosophische Wissenschaft gelangte zu einer großartigen Hochblüte. Anliegen der Scholastik war es, dem Inhalt der Offenbarung mit dem Verstande nahe zu kommen. Man war auf allen Gebieten auf dem besten Wege zu einer inneren und äußeren Festigung und Stärkung des religiösen Lebens und Denkens. Die anschließende Zeitepoche war gekennzeichnet von einer tiefen Verinnerlichung, von mystischer Versenkung in die Glaubensgeheimnisse. Große Mystiker, Bernhard von Clairvaux, Meister Eckhart, Tauler, Seuse, die Mystikerinnen Birgitta von Schweden, Katharina von Siena, haben bis ins 15. Jahrhundert hinein durch ihre Predigten und Schriften und nicht zuletzt durch das Beispiel ihres heiligmäßigen Lebens einen wesentlichen Einfluss auf das Frömmigkeitsleben des gläubigen Volkes ausgeübt. Auch das missionarische Anliegen der Kirche erhielt von den Klöstern entscheidende Förderung. Bereits zu Beginn des 14. Jahrhunderts war ein deutscher Franziskaner Erzbischof von Peking.